Is the man the provider of the family? Ist der Mann der Versorger der Familie? Good question. Gute Frage. Oh, I'm Reinhard. Oh, ich bin Reinhard. And you? Und du? Ich bin Daniel. Daniel. Wer ist Daniel? We are back again. Wir sind wieder zurück. The happy couple. Das glückliche Pärchen. He's happy and I'm a couple. Er ist glücklich und ich bin ein Pärchen. It's good to work with you. Ist gut mit dir zu arbeiten, Son. Ich mag es wirklich. Okay, let's talk. Let's answer this question. Okay, lass uns folgende Frage beantworten. These are questions people ask. Das sind Fragen, die Leute stellen. Is the husband the provider of the family? Ist der Mann der Versorger der Familie? Of course not. Sicher nicht. Do you know, I remember somebody posted something on Facebook once and he was so proud of himself. Wisst ihr, vor einiger Zeit hat jemand etwas auf Facebook gepostet und er war so stolz auf sich selber. Es war ein Freund von mir. It was like about the husband being the provider and if he's a great provider, the family will be happy, blah, blah, blah. Es ging darüber, dass der Mann der Versorger der Familie ist und wenn er ein guter Versorger ist, dann geht alles gut und alles so. And I thought, oh my God. Und ich dachte, oh mein Gott. I would not want to live with this pressure. Ich würde nicht unter diesem Druck leben wollen. Do you know why I would not want to live with this pressure? Wisst ihr, wieso ich nicht unter diesem Druck leben Because I did. Wollte, möchte. Almost killed me. Weil ich das gemacht habe. Und es hat mich fast umgebracht. I remember when the Lord said to me, ich erinnere mich, als der Herr mir sagte, change everything you do it. Verändere alles von dem, was du jetzt gerade tust oder wie du es tust. And it was, he started actually to speak to my wife. Und dann hat er auch angefangen, zu meiner Frau zu reden. And Debbie told me. Und Debbie hat mir gesagt, look, God really spoke to me. Schau, Gott hat wirklich zu mir gesprochen. It was a huge financial risk. Es war ein großes finanzielles Risiko. And I said to Debbie, no. Und ich habe Debbie gesagt, nein, das kann ich nicht tun. Yes. Many excuses. Und ich habe tausende von Entschuldigungen gebracht. Alles nur Entschuldigungen. When nothing worked, und als nichts davon funktioniert hat, I said to her, habe ich ihr schlussendlich gesagt, sweetheart, Liebling, it's easy for you to tell me to do this. Es ist einfach für dich, mir zu sagen, dass ich es tun soll. You are not the pride of the family. I am. Weil du bist nicht der Versorger der Familie, das bin ja ich. I had two little boys, 2 and 4 years old. Und ich hatte zwei kleine Kinder, sie waren damals 2 und 4 Jahre alt. They would look me in the eyes, she said, you are not our provider, God is. Und Debbie hat mir in die Augen geschaut und gesagt, du bist nicht unser Versorger, Gott ist unser Versorger. Hey, I was so proud that I was the provider of the family. Und ich war doch so stolz, dass ich der Versorger der Familie sei. I was so proud that I provided so well for my family. Ich war so stolz, dass ich meine Familie so gut versorgte. And there comes my wife and she busts my bubble. Und dann kommt meine Frau und zertrümmert meine Seifenblase, zerplatzt meine Blase. But you know what? Then God began to speak to me. Aber dann hat Gott angefangen, mit mir zu sprechen. Because we live with this completely wrong pressure that we husbands are the providers of our family. Weil wir leben unter diesem ständigen Druck, dass wir Männer die Versorger der Familien seien. I don't know where this comes from. I never researched it. Ich bin nicht sicher, von wo das kommt. Ich habe nie nachgeforscht. I do know one thing. It doesn't come from the Bible. Aber ich weiß etwas, und zwar, dass es nicht von der Bibel kommt. How do I know it doesn't come from the Bible? Wieso weiß ich so klar, dass es nicht von der Bibel kommt? Well, when Jesus showed up on this earth, weil als Jesus auf dieser Erde wanderte and he started his ministry, und er seinen Dienst angefangen hat, he chose 12 male. Dann hat er 12 Männer ausgewählt. Oh, hang on a minute. Ah, warte einen Moment. But they are supposed to be providing for the family. Diese Männer müssen ja eigentlich ihre Familie versorgen. Ja, males are the providers of the family, aren't they? Ja, weil Männer doch die Versorger der Familie sind, oder? So when Jesus picked these 12 guys, also als Jesus diese 12 ausgewählt hat, he had a little sit down at a little mountain. Da hatten sie eine kleine Sitzrunde bei einem Berg. And he gave them some teaching, which we know the Sermon on the Mount. Und er gab ihnen eine Lehre, und wir kennen dies unter Bergpredigt heute. As part of this teaching, he actually taught them that the man is not the provider of the family. Und als Teil dieser Lehre hat ihnen gesagt, dass der Mann nicht der Versorger der Familie sei. What is one of the very first things that Jesus taught these 12 guys? Was ist einer der ersten Dinge, die Jesus diesen 12 lehrte? Look at Matthew chapter 6. That's one of the first teachings he ever gave them. Schau in Matthäus 6, weil dort ist eine der ersten Lehre, die Jesus gab. I can imagine these men sitting there listening to Jesus with all the pressure of, oh my God, we have to provide. Ich kann mir vorstellen, dass diese Männer dort saßen, die es zuhörten mit diesem ganzen Druck, oh, wir müssen doch unsere Familien versorgen. They were fishermen. Weil sie waren ja Fischer. They were business people. Sie waren Geschäftsmänner. Used to provide for the family. Sie waren es gewohnt, für ihre Familie zu sorgen. So Jesus simply says, und Jesus sagte, let's get this right before we start. Lasst uns das klarstellen, bevor wir anfangen. You think you have to stand in public places, try to convince God to provide for you. Ihr denkt, dass ihr an öffentlichen Orten euch aufstellen müsst und Gott davon zu überzeugen, was ihr braucht. But I'm telling you, go to your room, shut the door. Your Father already knows what you need. Aber ich sage euch, geht in euer Zimmer und schließt die Tür, weil der Vater im Himmel weiß schon, was ihr braucht. Who knows? Wer weiß das? The wife? Die Frau? The kids? Die Kinder? You? Du? Father in heaven. Der Vater im Himmel. So who is taking care? Also wer ist der Versorger? You or Father in heaven. Du oder der Vater im Himmel. And then Jesus continues his little teaching to his disciples. Und dann fährt Jesus mit seiner kleinen Lehre für die Jünger weiter. He says, guys, I want you to look at the birds. Er sagt, hey Jungs, ich will, dass ihr die Vögel anschaut. Look at the sparrows here. Schaut diese Spatzen an. They don't feed themselves. My Father in heaven feeds them. Sie füttern sich nicht selber oder sie sind nicht ihre eigene Versorger, sondern der Vater im Himmel ist der Versorger. Not one of them falls to the ground without my Father knowing. Nicht einer davon fällt zu Boden, ohne dass mein Vater das weiß. They're sold very cheaply. What's that? They're sold very cheaply. Und sie sold, yeah, you sell them for oh, sorry. Very cheap. Sie sind sehr günstig verkauft. Sie haben nicht viel Wert. And then he says, und dann sagt er, how much more do you think your Father in heaven will provide for you? Wie viel mehr denkt ihr, dass der Vater im Himmel euch versorgen wird? You've got so much more value. Ihr habt so viel mehr Wert. Muito mais valor do que os pássaros. But then he said something else that is so interesting. Und dann sagt er noch etwas anderes, was so interessant ist. He said, I want you to watch the lilies. Er sagt, ich möchte, dass ihr die Lilien anschaut. Do you know one of the richest men that ever lived? His name was Solomon. Wisst ihr, einer der reichsten Männer, die existierten, war Salomo. Do you remember the story when God said, Solomon, what do you want? Und erinnert ihr euch an die Geschichte, wo Gott sagte, Salomo, was willst du? He said, wisdom. Und er sagte, Weisheit. God said, you could have asked riches. Und er sagte, du hättest für allen Wohlstand fragen können, aber du hast für Weisheit gefragt. Yeah. So I'm gonna give you wisdom and riches. Und deshalb werde ich dir Weisheit und Wohlstand geben. So, Jesus oder Reichtum. 12 guys, males, providers of the family. Und jetzt sagt Jesus diesen 12 Männern, dieser Versorger der Familien, the very, very, very rich guy was not as beautiful as the flower that my father clothes. Dass dieser so reiche Mann nicht so gut gekleidet war, wie diese Lilien, der der Vater gekleidet hat. Und dann hat er gesagt, he doesn't say, watch the lilies and look at them. Er sagt nicht einfach, schaut sie an, beobachtet die Lilien. He says, watch how they grow. Sondern er sagt, beobachtet, wie sie wachsen. Jesus connects how the lily grows to the direct provision from the Father in heaven. Jesus verbindet, wie diese Lilien wachsen, mit dieser direkten Versorgung vom Vater im Himmel. How does the lily grow? Wie wächst eine Lilie? Como que um lírio cresce? Tomorrow morning, we need to provide. Morgen bis morgen müsst ihr versorgen. Good wife, good children. Ihr habt Kinder, ihr habt eine Frau, schnell, ihr müsst versorgen. Well, let's go. Vamos. The lily grows by simple surrender and trust. Sondern die Lilie wächst, weil sie sich einfach hingibt und vertraut. The roots are surrendered to the soil and the flower is surrendered to the sun. Die Wurzel ist dem Boden hingegeben und die Blätter der Sonne. A flor está rendida ao sol. The lily is in a receptive state. That's how the Father provides for the lily. Die Lilie empfängt einfach und so versorgt der Vater die Lilie. The Father is the pride of a family, you are not. Der Vater ist der Versorger der Familie, nicht du. But you're never gonna experience the provision of the Father by stress, by trying to make it happen. Aber du wirst nie dieses Erlebnis haben, dass der Vater dich versorgt, wenn du einfach stresst und alles selber machst. You get it how the lily. Sondern du musst es wie eine Lilie machen. It's in the good Father in heaven who takes care of you. Dass du deine Wurzeln tief in deinen Vater im Himmel streckst, der für dich sorgt. Stretch out to the sun, the goodness of God. Und dich ausstrecken nach dieser Sonne, diese Güte Gottes. And let the Father be the provider of your family. Und lass der Vater der Versorger deiner Familie sein. It's a hard lesson to learn for us proud, macho males. Und das ist eine harte Lektion, die wir als stolze männliche Männer lernen müssen. But I had to learn it too. Aber ich musste es auch lernen. So I hope you liked it. Ich hoffe, ihr habt es gemocht. If you do, share it. Und wenn ja, so teilt es. Subscribe to our YouTube channel. Abonniert euch am YouTube-Kanal. Send us commentaries and messages. Und kommentiert und teilt, was ihr denkt. Success, pode compartilhar. Thank you. Danke. Obrigado.